Der ganze Talkessel war von armlangen, unförmigen Würmern erfüllt, deren Haut aussah, als wären sie in schmutzige, zerfetzte Lumpen und Lappen gewickelt. Zwischen deren Falten konnten sie etwas wie schleimige Gliedmaßen hervorstrecken, die aussahen wie die Fangarme von Polypen. An einem Ende ihres Leibes blickten unter den Lappen jeweils zwei Augen hervor, Augen ohne Lider, aus denen beständig Tränen rannen. Sie selbst und der ganze Talkessel waren nass davon. In dem Augenblick, als sie vom Licht Al-Zahirs getroffen wurden, erstarrten sie, und so war zu sehen, womit sie gerade beschäftigt gewesen waren. In ihrer Mitte erhob sich ein Turm aus feinstem Silberfiligran, schöner und kostbarer als alle Bauwerke, die Bastian in Amargant gesehen hatte. Viele der wurmartigen Wesen waren offenbar gerade dabei gewesen, auf diesem Turm herumzuklettern und ihn aus einzelnen Teilen zusammenzusetzen, jetzt aber waren alle reglos und starrten in das Licht von Al-Zahir. »Wehe, wehe«, klang es wie ein entsetztes Flüstern durch den Talkessel. »Jetzt ist unsere Hässlichkeit offenbar geworden. Wehe, wehe, wessen Auge hat uns erblickt. Wehe, wehe, dass wir uns selbst sehen müssen, wer du auch sein magst, grausamer Eindringling. Sei gnädig und habe Erbarmen und nimm dieses Licht wieder von uns.« Bastian erhob sich. »Ich bin Bastian Balthasar Bux, und wer seid ihr?« »Wir sind die Acherei, die Acherei, die Acherei, die unglücklichsten Geschöpfe Phantasiens sind wir.« Bastian schwieg und schaute bestürzt Atreo an, der nun ebenfalls aufstand und neben ihn trat. »Dann seid ihr es, die die schönste Stadt Phantasiens gebaut habt? Armagant?« »So ist es auch, aber nimm dieses Licht von uns und sieh uns nicht an, sei barmherzig.« »Und ihr habt den Tränensee Murhu geweint?« »Herrje, es ist, wie du sagst, doch werden wir sterben vor Scham und Grausen über uns selbst, wenn du uns weiterhin zwingst, in deinem Licht zu stehen. Warum vermehrst du unsere Qual so grausam? Ach, wir haben dir nichts getan und niemand ist je durch unseren Anblick beleidigt worden.« Bastian steckte den Stein Al-Zahir wieder in seine Tasche, und es wurde stockdunkel. »Danke, danke für deine Gnade und dein Erbarmen, Herr.« »Ich möchte mit euch reden, ich will euch helfen.« Ihm war beinahe schlecht vor Abscheu und Mitleid mit diesen Kreaturen der Verzweiflung. Es war ihm klar, dass es jene Geschöpfe waren, von denen er in seiner Geschichte über die Entstehung von Armagant gesprochen hatte, aber wie jedes Mal, so war er sich auch diesmal nicht sicher, ob sie schon seit immer da gewesen oder erst durch ihn entstanden waren. In diesem letzteren Fall wäre er auf irgendeine Weise verantwortlich für all dieses Leid. Aber wie auch immer es sich verhalten mochte, er war entschlossen, diese schreckliche Sache zu ändern. »Ach! Ach, wer kann uns helfen?« »Ich«, rief Bastian, »ich trage Aurin.«